Okay, ja. Ich bin. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistenzärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, natürlich, klar. Okay. Kursumablauf. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Danach komme ich sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay? Okay, ja. Und wie heißen Sie? Ich heiße Hella Mager. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Hella, Mhm. Hella, und der Familienname ist Mager, Mager. Okay, Frau Maga, wie alt sind Sie? Ich bin 62. Wann sind Sie genau geboren? Am 8.7.60. Okay, wie groß und wie schwer sind Sie? Ja, auf dem Ausweis steht 1,67 Mhm. und ich wiege so 78 Kilo. 78 Kilogramm. Okay, was für Beschwerden haben Sie, Frau Maga? Ja, Frau Doktor, mir ist so schwindelig und mir ist so schlecht. Und das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Moment umfallen. Und das ist wie aus dem Nichts ist das gekommen. Und ich kann das überhaupt nicht erklären. Das ist in letzter Zeit schon häufiger mal so gewesen. Also das hat vor 3 Jahren angefangen. Da war das mal so hin und wieder. Was weiß ich, wenn man sich gebückt hat und wieder aufgestanden ist, dass einem so schwarz wurde vor den Augen. Und in der letzten Woche war das dann schon häufiger. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es mir wirklich schlecht geht und dass ich mich kaum noch gerade halten kann. Ja, also ich muss mich wirklich hinsetzen, ne? Okay, ich Oder ich verstehe. muss mich festhalten. Ja, ich verstehe, Frau Maga. Könnten Sie bitte genau die Schwindelattacke beschreiben? Wie lange dauert die Schwindelattacke? Also Und jetzt hat das ungefähr vor einer Stunde angefangen und dauert immer noch an. Und normalerweise ist es so nach einer knappen Stunde wieder vorbei. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht gerade gucken und eben ich muss mich festhalten. Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich betrunken wäre, so als ob ich, ne, keinen festen Stand habe. haben Sie das Gefühl, dass Sie im Boot sind? So ungefähr, Stimmt. ja, als ob ich Okay. wirklich, aber auf einem stark schaukelnden Schiff, ja. Okay, ich verstehe. Und Sie haben schon erwähnt, seit einer Woche sind die Schwindelattacke immer schlimmer geworden und Ja, häufiger. Wie ja. oft haben Sie in der letzten Woche die Schwindelattacke haben? Da kam das zu jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Und jede Attacke dauert ungefähr eine Stunde. Ja, aber das geht ja nicht an, dass man. Aufhören, ja? Das muss ja mal irgendwie in den Griff zu kriegen sein. Okay, ich verstehe. Und ist Ihnen ein Auslöser erinnerlich? Ich meinte Stress oder Bewegung oder Aufstehen oder Ja, jetzt, Nahrungsaufnahme. jetzt ist das eigentlich so ein bisschen aus heiterem Himmel, dass ich, ja, als ob ich betrunken wäre, ohne was getrunken zu haben, so ungefähr. Okay, ich verstehe. Verschlimmert sich die Schwindelattacke, wenn Sie bücken oder wenn Sie im Liegen umdrehen oder Kopf bewegen? Also bücken tue ich mich garantiert nicht im Augenblick. Das würde ich mir gar nicht trauen, weil ich das Gefühl hätte, ich würde sofort umfallen. Und ja, so im Bett habe ich schon auch das, wenn ich mich jetzt hinlegen würde, dreht es eigentlich weiter, ja. Ach so, okay, aber nicht verschlimmert, Nee, meinst du? verschlimmert nicht. Oh, okay. Also die Attacken sind unabhängig von Kopfbewegung. Ja. Okay, ich verstehe. Ich meine, vor 3 Jahren war ich mal bei meinem Hausarzt. Der hat dann festgestellt, dass ich ein bisschen hohen Blutdruck habe. Und dann hat er mir auch Medikamente verschrieben, die nehme ich auch ganz regelmäßig. Aber deswegen ist es ja immer noch genauso schlimm und jetzt ist es eben gerade ganz doll. Okay, ich verstehe. Und können Sie Ihren Blutdruck selbst messen zu Hause? Ja, ich habe wohl so ein Gerät, aber ich benutze es nicht regelmäßig. Okay, besuchen Sie Ihren Hausarzt regelmäßig, aber stimmt? Ja, klar. Immer wenn ich neue Medikamente brauche, gehe ich dahin. Und also einmal im Jahr, dann misst er auch den Blutdruck oder so. Okay, ist Ihr Blutdruck gut eingestellt, wissen Sie? Eigentlich war der jetzt immer so okay, aber ein bisschen schwankt der auch, ja. Okay, ich verstehe. Und Frau Maga, haben Sie Hörminderung oder Ohrsausen? Ohrensausen habe ich nicht, nee. Hören Sie gut als sonst? Ja, eigentlich kann ich ganz gut hören, ja. Zumindest, was ich hören will. Okay. Okay, ja, ich verstehe. Ist Ihnen Sehstörung aufgefallen? Nee, richtige Sehstörung eigentlich nicht. Das ist mehr eben so dieses Schwindelgefühl. Aber also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich vor den Augen irgendwas habe oder so. Ist okay, nicht. Haben Sie Kopfschmerzen? Nee, Kopfschmerzen. Dieses Schwindelgefühl macht mir schon auch Kopfschmerzen. Oder vielleicht sind auch erst die Kopfschmerzen da und dann der Schwindel. Das weiß ich gar nicht so genau, aber das tritt eigentlich schon zusammen auf, ja. Und ich glaube, diese Kopfschmerzen sind insbesondere dann, wenn so viel los ist, wenn ich Stress habe, ja. Okay, also seit einer Woche sind Kopfschmerzen schlimmer, oder? Die sind eigentlich ziemlich stabil. Die sind also immer mal so anflugsweise, ja. Okay, also die Kopfschmerzen sind stressabhängig. Ja, stimmt? So ein bisschen, ja. Ich verstehe. Ist Ihnen übel? Richtig schlecht? Nee. Nein, eben nur übel durch dieses Gefühl, also nicht festen Boden unter den Füßen zu haben. Ne? Okay. Aber ich muss mich jetzt nicht übergeben oder so. Ich verstehe. Okay, haben Sie noch andere Beschwerden, Frau Maga? Schlafstörungen oder beim Stuhlgang oder Wasserlassen, haben Sie Probleme? Ja, also mit dem Stuhlgang, da muss ich schon hin und wieder mal nachhelfen. Ich leide unter Verstopfung. Und seit dann, wann haben Sie Verstopfung? War auch schon so ein paar Jahre. Ja, vielleicht so 5, 6 Jahre, vielleicht auch länger, ja. Und dann nehme ich mal ein bisschen so spezielle Lebensmittel, wo ich weiß, dass die gut abführen oder nehme mal ein bisschen Leinsamen oder sowas, ne? Okay, ich verstehe. Und haben Sie in der letzten Zeit Gewicht ab- oder zugenommen? Nee, das habe ich auch nicht. Das ist immer stabil. Wäre nett, wenn das mal ein bisschen weniger wäre, aber abgenommen habe ich nicht, nein. Fühlen Sie sich müde? Müde fühle ich mich schon ein bisschen, ja. Ja, müde und schlapp und so. Ja, das würde ich schon sagen. Okay, ich verstehe. Und Frau Maga, haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut blass ist? Ihre Haut? Meine Haut blass? Aufgefallen ist mir das nicht, aber jetzt ist ja auch Sommer. Jetzt hat man ja eigentlich so eine gewisse Grundbräune, ne? Da ist man eigentlich nicht blass. Okay, ich verstehe. Haben Sie Kraftminderung in Armen oder in Beinen? Also ein bisschen schlapp fühle ich mich und ich würde jetzt also eben unter dieser Schwindelattacke würde ich mich jetzt nicht trauen, irgendwie schwer körperlich was zu arbeiten, weil ich das Gefühl hätte, ich würde was umschmeißen oder ich würde selber umfallen oder so. Aber die Kraft ist eigentlich grundsätzlich in den Armen und Beinen schon da. Okay, ich verstehe. Leiden Sie unter Herzrasen, Herzstolpern? Beim Herz ist mir eigentlich nichts aufgefallen, nein. Okay, fühlen Sie sich fiebrig? Fiebrig fühle ich mich auch nicht, nein. Okay, ich verstehe, Frau Marker. Ich habe einige Fragen zu Ihrer Vorerkrankung. Sie haben schon erwähnt, seit 3 Jahren leiden Sie unter an Bluthochdruck. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Nee, ich nehme auch sonst nicht keine weiteren Medikamente, außer eben meinen Blutdrucktabletten. Okay, welche Tablette nehmen Sie ein? Ich nehme Beloxoc. Das ist so eine 100, das ist so eine 47,5 Milligramm. Und dann nehme ich noch Amlodipin 5 morgens eine. Okay. Frau Mager, wurden Sie schon mal operiert? Nee, operiert bin ich noch nie. Okay. Gut. Ja. Bekommen Sie Ihre Regelblutung noch? Also Sie sind Nein, ich bin schon zehn Jahre. Bin ich schon okay. In den Wechseljahren. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Ja, zur Kontrolle, zur Krebskontrolle gehe ich da regelmäßig hin. Ja. Okay, das ist sehr gut. Und haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten gegen etwas? Nee, zum Glück kann ich alles vertragen. Ich habe überhaupt gar keine Allergien. Okay, das ist sehr gut. Und rauchen Sie? Nicht mehr. Ich habe vor 5 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Davor habe ich allerdings viele Jahre ordentlich geraucht, so ein halbes Päckchen am Tag, was halt so bei der Arbeit ging. Ja, über viele, viele Jahre mit. Wann habe ich denn angefangen? Also das waren bestimmt 35 Jahre, die ich geraucht habe. Aber ich bin sehr stolz, dass ich seit 5 Jahren nicht mehr rauche. Okay, seit 35 Jahren haben Sie geraucht. Stimmt. Ja. Okay. Ja. Das ist sehr gut, dass Sie aufgehört haben. Und ja, ich verstehe. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol. Ich trinke mal eine Flasche Bier, jetzt gerade wenn es so warm ist abends. Ne, mal jeden Abend, meinen Sie? Ja, 3-mal, 4-mal in der Woche, so wie es gerade kommt. Ne? Mhm. Frau Mager, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Ich? Nein, nein, also ja, wirklich nicht. Sehr gut. Wie gesagt, das ist eine Routinefrage. Und Frau Mager, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Leben Sie mit Ihrem Mann? Ja, ja, sicher, klar. Haben Sie Kinder? Nein, wir sind kinderlos. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin viel unterwegs. Ich bin Zugbegleiterin bei der Deutschen Bahn und habe natürlich ganz anstrengende Schichtdienste und bin den ganzen Tag auf den Beinen. Und im Augenblick sind die Züge alle übermäßig voll. Das ist alles furchtbar anstrengend. Und da haben wir im Augenblick gerade richtig viel Stress, zumal die immer viel Verspätung sind, die Leute sind sauer, wollen ihre Masken nicht tragen. Ja, da macht man schon was mit, sage ich Ihnen. Ja, ich verstehe, das ist sehr anstrengend für Sie, genau. Insbesondere und eben immer andere Arbeitszeiten, ne? Ja, stimmt, Sie haben recht. Immer Schichtdienst und jede Woche anders und so, ne? Ja, sehr mühsam und anstrengend, genau, Sie haben recht. Und Frau Mager, leben Sie Ihre Eltern noch? Meine Eltern sind beide verstorben. Mein Vater, der hatte vor 5 Jahren einen Schlaganfall und ist daran gestorben. Und meine Mutter ist kurz darauf verstorben. Keiner weiß so richtig, was der gefehlt hat. Vielleicht war sie dann einfach alleine und wollte nicht mehr alleine leben. Jedenfalls, sie ist auch vor 5 Jahren verstorben. Aber krank war sie eigentlich nicht. Also, wissen Sie, woran sie verstorben ist? Man hat das nicht nachgeforscht. Also, ne, die war halt auch schon 82 Jahre alt. Da hat man gesagt, wahrscheinlich Herzschwäche oder irgendwas, keine Ahnung. Ah, okay. Ich verstehe. Und haben Sie Geschwister, Frau Mager? Ja, einen Bruder habe ich. Ist er gesund? Ja, nicht wirklich. Ja, das war auch der Grund, weshalb ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Dem hat man nämlich vor ein paar Jahren den Unterschenkel amputiert. Der hatte solche Durchblutungsstörungen, weil er so viel geraucht hat. Ach so. Und da habe ich dann gedacht, oh, das ist wohl mal ein Zeichen, dass ich mal mit dem Rauchen aufhören muss, besser. Er ist ein bisschen älter als ich und ja, als wir das gehört haben, dass sie denen den Unterschenkel amputieren müssen, das war dann schon irgendwie ein Schreck. Ich verstehe, ja. Also, ihr Bruder hat Raucherbein, stimmt? Naja, der hat eben generell Deswegen Durchblutungsstörungen und dann war das Bein eben insbesondere betroffen. Ne? okay, ich verstehe. Und die letzte Frage ist, sind Sie vollständig geimpft, Frau Mager? Ja, klar. Naja, was meinen Sie? Ich habe ja so viel Kontakt mit anderen Personen. Ja, Ich muss genau. wirklich geimpft sein, Man ja. muss, genau, man muss sich impfen lassen, stimmt. Ich verstehe. Und Frau Maga, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. So als werde sie körperliche Untersuchung und nach der körperlichen Untersuchung werde ich Blut abnehmen. Gegebenenfalls besonders auch ihr Ohr untersuchen. Mein Ohr. Oh, genau. Manchmal Aha. diese Beschwerden können von Ohren Von den Ohren auslösen. kommen, Genau, aber ich kann auslösen. gut hören. Aber ich Ja, kann ganz gut hören. ja, auf jeden Fall können wir untersuchen. Das ist einfache Untersuchung. Und werde ich auch Ihren Blutdruck messen. Je nach Untersuchungen Ergebnissen werde ich mit Ihnen über Beschwerden und Diagnose und Behandlung nochmal sprechen. Okay? Haben Sie Ja, Fragen? alles klar. Ja, das ist okay. Okay, können Sie im Wartezimmer Dann nehme ich, ja, dann nehmen? setze ich Genau. mich rüber. Okay, Ja, Sie okay. holen mich ab, ne? Ja, genau. Gut, sehr gut. Ja, hat jemand Fragen? Ich denke, Betül hat alle Fragen gestellt. Weiß nicht. Würde ich auch so sagen. Sofort mache ich Vorstellung oder? Ja. Wenn Sie mögen, können, wollen, gerne, ja. Ja, Bitte. gerne. Ich kann machen. Also. Hallo, guten Tag, Frau Oberärztin. Mein Name ist Yılbaz. Ich bin Assistenzärztin in der Notaufnahme und würde gerne eine neue Patientin vorstellen, wenn Sie Zeit hätten. Ja, natürlich, klar. Wen haben Sie denn gesehen? Die Patientin heißt Hella Maga. Sie ist 62 Jahre alt, 1,67 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Frau Maga stellte sich bei uns wegen seit fast einer Stunde bestehender Schwindelattacke uns. Die Patientin beschrieb die Schwindelattacke als Schwankschwindel und seit 3 Jahren hat die Patientin ähnliche Beschwerden. Deswegen war sie vor 3 Jahren beim Hausarzt, weil Bluthochdruck bei ihr diagnostiziert hat. Und deswegen nimmt die Patientin regelmäßig Medikamente ein. Und ihr Blutdruck ist gut eingestellt. Und der Aber haben Sie Patient, jetzt schon gemessen? nein, aber nach Vorstellung kann ich messen. Ja, okay. Und die Patientin gab an, die Schwindelattacke, jede Schwindelattacke dauert ungefähr eine Stunde und bewegungsunabhängig, genau. Und in der letzten Woche hat die Patientin jeden 2. Tag Schwindelattacke. Und genau. Noch die Patienten klagte über außerdem Fatigue, Verstopfung, also Obstipation, wegen Stresserfällige, Frau Maga, Fragen nach Tinnitus-Hörminderung, Sehstörungen, also neurologische Symptome, Fieber wurden verneint. Mhm. Als Vorerkrankungen nannte die Patienten, sie leidet an arterielle Hypertonie seit 3 Jahren. Als Medikamente nimmt sie Beloxog 47,5 Milligramm einmal morgens, einmal abends und Amlodipin 5 Milligramm einmal morgens ein. Keine Operation ist erfolgt bei der Patientin und keine bekannte Allergie hat die Patientin. Sie ist seit 5 Jahren nicht Raucherin. Mhm. Vorher hat sie 10 Zigaretten täglich ungefähr 35 Jahren geraucht. Also das entspricht ungefähr 18 Pack-Years. Mhm. Sie trinkt 3 bis 4 Flaschen pro Woche Bier. Frage nach Drogen wurde verneint. Sie ist verheiratet, lebt ihrem Mann. Sie hat keine Kinder. Sie ist Begleiterin und sie hat viel Stress bei der Arbeit. Ja, kann man sich vorstellen, ja. In der Familienanamnese, genau. In der Familienanamnese ergab sich bei der die Mutter ist wegen unbekannte Ursachen verstorben. Der Mutter ist vor 5 Jahren an Apoplex verstorben. Der Vater. Der Vater ist, was habe ich gesagt? Die Mutter haben Sie gesagt, ja. Ja, hm? Der Vater ist vor 5 Jahren an Apoplex verstorben. Der Bruder leidet an periphere arterielle Verschlusskrankheit. Deswegen wurde Unterschenkel amputiert. Und ja, die Patientin ist vollständig geimpft, genau. Mhm. Alle anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten Hypothyreose. Was wäre differenzialdiagnostisch möglich? Ja, als Differentialdiagnose kommen Anämie, also mhm. Vestibuläre Migräne oder mhm. genau. Und ja, hypertensive Entgleisung, vielleicht. Mhm. In Betracht. Mhm. Genau. Aber Sie haben ja sonst eigentlich keine neurologischen Ausfälle beschrieben, ne? Und sie war auch nicht irgendwie auffällig einseitig, genau, keine, oder so, ne? Genau, keine mhm. Bestimmte neurologische Symptome haben mhm. hat die Patientin. Aber ja, ich muss schlimmsten Fall ausschließen. Klar, ja, ja. Was machen Sie denn diagnostisch mit ihr? Ja, zuerst werde ich die Patientin körperlich untersuchen und Vitalparameter. Worauf richten Sie da Ihr Augenmerk bei der körperlichen Untersuchung? Bei körperlichen Untersuchungen werde ich besonders neurologische Untersuchungen durchführen. Mhm. Was zum Beispiel? Zum Beispiel Gesichtsfeld untersuchen, genau. Mhm. Und ich werde auch Hörtest durchführen. Mhm. Und ansonsten, genau, Augenbewegung kann ich untersuchen. Und Sensibilität und Reflexe prüfen, genau. Ne? Reflexe, genau. Reflexe auch werde ich prüfen, genau. Ja, nach der körperlichen Untersuchung werde ich die Blut abnehmen. Mhm. Was lassen Sie alles abnehmen. Untersuchen im Labor? Blutbild, besonders Erythrozyten und Ferritin und T3, T4, TSH. Warum? Warum die letzten drei? Um Hypothyreose bestimmen, genau. Oder auszuschließen. Ja, genau. Richtig, genau. Hm. Und noch weitere. Man kann auch Blutzucker messen, mögliche Blutzuckerkrankheit diagnostizieren. Ah ja. Ansonsten, man kann. Was machen Sie sonst apparativ möglicherweise noch mit ihr? Ja, ich werde auch Ultraschall, das heißt, durchführen. Ja, mit welchem Gedanken? Was wollen Sie da sehen? Hypothyreose, ja, also man kann Schilddrüsen Pathologie mit Ultraschall bestimmen. Und was kann man mit dem Ultraschall auch noch machen, wenn man den Hals untersucht? Ach so, ja, Karotisarter kann man beurteilen, genau. Ja, genau, da kann man gucken, ob da vielleicht irgendwo eine Engstelle ist. Genau, Spinoza kann man bestimmen. Ja, super. Okay. Ja, wenn sich Ihre Diagnose mit der Hypothyreose bestätigt, welche Kriterien sprechen dafür? Also bei Hypothyreose sind T3, T4 erniedrigt und TSH erhöht. TSH ist erhöht. Ja, nee, ich meinte eigentlich mehr, welche von den beschriebenen Symptomen würden für diese Hypothyreose sprechen? Okay, Schwindelattacke beschrieb die Patienten als Schwankschwindel und Verstopp, Obstipation hat die Patienten. Und genau. Die Patienten fühlt sich müde, schnapp. Diese Symptome sprechen für Hypothyreose. Genau, ja, okay, gut. Ja. Und ja, ich meine, die Therapie ist in dem Fall dann ja relativ simpel. Was machen wir dann? Ja, genau. Man muss Atroxin, also Hormonsubstitution, verordnen und regelmäßige Blutuntersuchungen beim Hausarzt empfehle ich diese Patienten. Genau, genau. Ja, wunderbar. Gut, dann bin ich sehr gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt, ob es tatsächlich die Schilddrüse ist oder ob es vielleicht tatsächlich ganz stumpf eine Anämie ist. Wobei, wenn es eine Anämie wäre, was müssten wir dann weitermachen? Ja, mögliche Ursachen muss ich bestimmen. Die häufigste Ursache ist Eisenmangelanämie. Wenn Eisenmangelanämie vorliegt, kann ich Eisensubstitution verordnen. Ja, aber was müssten wir eigentlich dann auch noch überprüfen? Beim Blut, meinen Sie? Nein, wenn sie tatsächlich eine ausgeprägte Anämie hat, was muss man noch ausschließen? Also ja, genau, man muss gastrointestinale Blutung ausschließen, besonders älteren Patienten. Genau. Genau. Vielleicht kann man Schüttelprobe nehmen und vielleicht kann man Koloskopie durchführen. Genau. Genau, dass man da nicht irgendwas übersieht, dass sie da irgendwo Blut verliert und die ist in der Menopause, insofern da verliert sie nichts mehr, aber vielleicht hat sie ja sonst irgendwo Probleme und das müsste man dann ausschließen. Ne? Super. Ja, halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei Ihren Untersuchungen rausgekommen ist und dann hoffen wir, dass es der Frau Mager bald besser geht. Wunderbar. Ja. Gut, alles klar. Ja, danke schön. So, ich habe jetzt heute sehr kritisch zugehört. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, das ist gut für mich. Sie wissen. Diagnostiziert heißt es, nicht diagnosiert. Ach so. Diagnostiziert. Fehlt noch eine Silbe. Genau. Ja? Und dann ist mir aufgefallen, Sie haben geschrieben, die Schwindelattacke dauert so und so lange und bewegungsabhängig und ist unabhängig und ist bewegungsunabhängig. Ja, stimmt. Ne? Da fehlt das kleine Verb dazwischen. Dann ist mir noch Untersuchungsergebnis. Ja, okay. Ja, also das ist so Pillekram, ne? Aber, ne? So. Dann ein bis zwei, drei bis vier Flaschen pro Woche Bier. Nee, ein bis oder drei bis vier Flaschen Bier pro Woche. Okay. Ne? Also Flaschen Bier pro Woche. Okay. Die Zeitangabe kommt hinterher. Habe ich noch was aufgeschrieben? Nee, das waren die kleinen. Ach, der Klassiker ist wieder gewesen. Frau Gürbis, sie stellte sich wegen. Und vor? Vor hat gefehlt. Ich habe drauf gewartet. Ich habe gesagt, aber ja. Also ich habe es nicht gehört. Sie können es ja nachprüfen. Sie können es ja nochmal nachhören, abhören. Ja, ich habe es nicht gehört. Geachtet, aber ich weiß nicht. Also ich habe es definitiv nicht explizit gehört. Ja, okay. So, das war jetzt sehr knusselig. Ich war sehr, sehr merkelig. Ja? aber aus bekannten Gründen. Ja? Und an sich fand ich das wieder eine sehr schöne Anamnese und auch eine sehr gute Präsentation. Sie haben alles in Kürze und komplett und in guter Reihenfolge, in guter Struktur A gefragt und B wiedergegeben. Für meine Begriffe machen Sie sehr schöne Anamnesen und auch sehr schöne Berichte. Dankeschön. Gut. Was sagen die anderen? Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich. Ja, also ne, alle Daumen sind gedrückt, aber sowas von.